Ich will es verdrehen, er sticht ins Auge. Auge um Auge, Zahn um Zahn, wofür ich jetzt taude. Du sagst, wieso und warum ist er deshalb und wahr? Du sagst, nein und immer ist er doch und klar. Die Antwort liegt bei dir, du musst ihn noch finden. Weder links noch rechts, musst dich aber noch binden. Nein, das willst du nicht, nein, das geht jetzt nicht klar. Ja, ich hab dich besiegt, ja, weil ich zwei Schieb fahr. So kommt's, wie's kommen muss, nächster Halt ist Ende. Nächster Halt Ende, Frontalkrech an die Wände. Ich hab's euch doch gesagt, ich hab es noch kommen sehen. Du willst es nicht, du willst jetzt noch um Gnade flehen. Dafür ist es viel zu spät, einfach zu spät. Macht alles kaputt wie ein Elefant im Blumenbeet. Also lass sein, geh jetzt endlich nach Haus. Vielleicht kommt auch zu dir noch der Santa Claus. Ich spiel das Spiel und ich will jetzt viel. Ich spiel das Spiel, ja, ich spiel das Spiel. Komm und sei dabei mit lautem Geschrei. Komm und sei dabei, komm und sei dabei. Täglich die gleiche Rad, das Tag für Tag. Nacht für Nacht zeigt mir ein, der das noch mag. Der muss noch geboren werden, heute wie auch morgen. Das ganze Game bringt nichts außer noch Sorgen. Doch ich bleib am Ball, so ist, so wird's bleiben. Ein wenig Salz nach hinten gibt schon am Hut was reiben. Das gilt wie heute für morgen, das ist jetzt klar. Ein wenig Mut antrinken, noch an der Tätenbar. Bin schon in den Startlöchern, dann kannst du mich noch sehen. Dann weißt du, wie's ausschaut, kannst jetzt noch flehen. Doch nein, lass ich nicht weiten, also komm jetzt her. Dann weißt du, es ist nicht gerade noch fair. Doch so ist das Leben früher und jetzt noch immer. Man denkt, es wird besser, es wird alles noch viel, viel schlimmer. Es kommt anders, als man denkt, das ist jetzt so wahr. Davon erzähle ich dir meinen Songs, das Bar für Bar. Ich spiel das Spiel und ich will jetzt viel. Ich spiel das Spiel, ja, ich spiel das Spiel. Komm und sei dabei mit lautem Geschrei. Komm und sei dabei, komm und sei dabei.